of your heart? Why do you tear my broken soul apart? Is it a dream or my reality? Love comes without after warranty. Sehr anstrengende Strecke. Warum hast du nicht beide Hände am Lenkrad behalten? Na Kai, du müsstest eigentlich diese Strecke besser kennen als ich. Aber schauen wir uns nochmal um. Wir haben viele Berge, hohe Hügel. Da verlierst du halt mal die eine oder andere Sekunde. Ich würde eher sagen, es gibt zwei Gründe und damit zurück in die Garage, in die Werkstatt. Just like you won't stop.

6 Music Eat. We'll be right back. shall ring in the bells of reformation. Experience the infinity, stand up, come and find me. Experience the infinity, stand up, come and find me. Experience the infinity. Thank you. attention, but it's more important to be nice. For shame! You keep the spirit alive! Alive! Alive! Alive! Alive! Alive! Yeah, yeah, yeah, yeah! Nation!